Tief im Herzen so hohes feiert der Bandit Mackie Messer seine Hochzeit mit Polly Peachum, der Tochter des Bettlerkönigs. Hochzeitslied für ärmere Leute. Stammt.